Zwischendurch Heinrich Eisenbachs Fiaker Hupferl vor dem Bezirksgericht. Heinrich Eisenbach war einer der bedeutendsten Kabarettisten und Grotesk-Komiker Wiens zur Jahrhundertwende und Star des Kabarettensembles Budapester Orpheum-Gesellschaft. Unter anderem hat Karl Kraus ihn sehr geschätzt. Von 1915 bis 1924 war Heinrich Eisenbachs Truppe im Kabarettlokal Max und Moritz im Wiener St. Annahof zu Hause. Warum ich Ihnen das erzähle? Sie finden die folgende historische Schallplattenaufnahme Heinrich Eisenbachs in dem audiovisuellen Guide Dort jüdisches Wien auf http://jüdisches-wien.dort.pw. Jüdisches mit UE geschrieben, -wien.dort.paulawilhelm. Diesen Guide zu erstellen kostet Zeit und Geld. Zeit ist vorhanden. Geld können Sie auf www.respekt.net beisteuern, und zwar für das Projekt Nummer 621. Ob 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro oder 50 Euro bleibt Ihnen überlassen. Jeder Betrag hilft und wird dankend entgegengenommen. Also, die Klage gegen den Fiaker Ferdinand Huber, genannt der Hupferl, lautet, dass derselbe am 28. Mai auf seinem Standplatz dem Platzagenten Moritz Kupfer grundlos eine Ohrfeige versetzt hat, so dass Kupfer sofort zu Boden fiel und 4 Wochen krank gelegen ist. Die Anklage lautet auf Körperverletzung. Der Angeklagte Huber soll vortreten. Huber, wie heißen Sie? Sie wissen es ja eh, Herr Käferlicher Rat. Aber ich will es von Ihnen hören. Herr Huber. Alt? Nein, jung. Wie alt Sie sind, will ich wissen, Donnerwetter. 31 Jahre. Geboren? Natürlich. Wo der Klopflecht das mit der Esel in Galopp verloren hat. Seien Sie nicht so frech. Wo Sie geboren sind, will ich wissen. In Wern, das ist doch selbstverständlich. Katholisch? Na natürlich, vielleicht israelitisch, was? Verheiratet? Nein, ich habe ein Mädchen und dieses Mädchen hat ein offenes Geschäft. Sind Sie vorbestraft? 512 Mal wegen Zierispritzen. Ja, was heißt denn das Zierispritzen? Na, Schnellform. Also sprechen Sie anständig und sprechen Sie hier Deutsch. Moritz Kupfer. Hier bitte. Also erzählen Sie uns den Sachverhalt. Also, Herr Richter, ich gehe so mit meinem Musterkoffer. Ich habe nämlich sehr preiswerte Artikel. Brieftaschen, Nagelscheren, Federmesser mit 3 Klingen, Scher, Ohrenstecher und Zahnlöffel. Alles zusammen um 3,50 Kronen. Bitte schauen Sie, Herr Richter, wie schön. Ich gebe Ihnen um 3 Kronen. Das gehört nicht hierher. Also komme ich zu Ihnen in die Wohnung. Vielleicht braucht die Frau Gemahlin ein schönes Perso oder feines Puder, habe ich auch. Wie seien Sie hier endlich ruhig? Wir sind doch hier nicht am Tandelmarkt. Erzählen Sie sich, wie sich die ganze Sache zugetragen hat. Also ich gehe beim Fiakerstandsplatz vorüber. Auf einmal stehen mehr solche Schotzen dort, sagt er zu mir, die Saujud. Natürlich hebe ich die Hand auf und er gibt mir so ein Verrat, dass mir der Hut bis zum 2. Stock in eine fremde Wohnung hereingeflogen und beim Dachfenster herausgeflogen ist. Was dann war, weiß ich nicht mehr, weil ich nach 4 Wochen erst aus dem Spital gekommen bin. Aber das ist doch eine Rohheit. Ja, warum haben Sie das getan, Huber? Entschuldigung, weil er ein Jude ist. Aber das ist doch kein Grund. Oh ja, ich habe gehört, die Juden haben unseren Herrgott gerettet. Aber das war doch schon vor 1900 Jahren. Pardon, Herr Käferlicher Rat, ich hab dir einen schwierigen Monat davon. Also wie gesagt, www.respekt.net, Projekt Nummer 621, dort jüdisches Wien. Vielen herzlichen Dank.